1. Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen folgende Anweisungen. 2. Wenn sich auf der Haut eins Menschen ein Geschwür, ein Ausschlag oder ein heller Fleck seht, der auf ein mögliche Ursatzerkrankung hindeutet, muss die betroffene Person zu Aaron, dem Priester, oder einem Seinesohn, die ebenfalls Priester sind, gebracht werden. 3. Sobald der Priester die betroffene Hautstelle untersuchten feststellt, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer liegt als die umgebende Haut, handelt es sich echten Aussatz, der Priester muss die Person umgehend für unrein erklären. 4. Seht sich jedoch ein weißer Fleck auf der Haut, der weder tiefer liegt als die umgebende Haut noch weiß Haare aufweist, so soll der Priester die betroffene Person für 7 Tage absonden. 5. Wenn der Priester die Stelle am 7. Tag ernüt untersuchten feststellt, dass sich Aushen nicht verandert hat und die Krankheit sich auf der Haut nicht ausgebreitet hat, muss die Person für weitere 7 Tage absonden. 6. Stellt der Priester bei der ernüten Untersuchung am 7. Tag fest, dass die betroffene Stelle blasser geworden ist und sich die Krankheit auf der Haut nicht ausgebreitet hat, so soll die Person für rein erklären, es handelt sich lediglich um einen Ausschlag. Die Person muss dann ihr Kleider waschen, vollständig rein zu werden. 7. Sollte sich der Ausschlag jedoch nach der ersten Untersuchung, bei der die Person als rein gilt, auf der Haut weiter ausbreiten und die Person sich ernüt dem Priester sagen, 8. Und der Priester feststellt, dass sich der Ausschlag auf der Haut ausgebreitet hat, muss die Person für unrein erklären, das sich am Aussatz handelt. 9. Seht sich bei einem Menschen ein Aussatzigstell, so ist er zum Priester zu bringen. 10. Wenn der Priester einen weißen Grind auf der Haut bemerkt, und dem die Haare weiß geworden sind und sich wilds Fleisch entwickelt, 11. Dann handelt es sich einen chronischen Aussatz auf der Haut, und der Priester muss die Person sofort für unrein erklären, 1 SIE absusonden, das bereits unrein ist. 12. Bricht der Aussatz jedoch vollständig auf der Haut aus, so dass den gesamten Körper der betroffenen Person, vom Kopf bis zu den Füßen, bedeckt, wo immer der Priester hinzieht, 13. Und der Priester feststellt, dass der Aussatz den gesamten Körper bedeckt, so soll die Person für rein erklären. In diesem Fall ist sie vollständig rein geworden und gilt somit als rein. 14. Sobald sich jedoch wilds Fleisch der Person seht, wird sie unrein, 15. Und wenn der Priester dieses wild Fleisch sieht, muss die Person für unrein erklären, denn wilds Fleisch ist ein Zeichen von Aussatz und somit unrein. 16. Verschwindet das wild Fleisch jedoch wieder und die Haut wird weiß, so soll sich die Person ernüt zum Priester begeben. 17. Wenn der Priester die Person dann untersuchten feststellt, dass die betroffene Stelle weiß geworden ist, soll sie für rein erklären, sie tatsächlich rein ist. 18. Wenn sich auf der Haut eins Menschen ein Geschwür bildet und anschließend heilt, 19. Und an der Stelle des Geschwürs ein weißer Grind oder ein weißrötlicher Fleck zurückbleibt, so muss sich die Person dem Priester sagen. 20. Stellt der Priester fest, dass die Stelle tiefer liegt als die umgebende Haut und die Haare dort weiß geworden sind, so muss die Person für unrein erklären. Es handelt sich echten Aussatz, der sich aus dem Geschwür entwickelt hat. 21. Findet der Priester bei der Untersuchung des Flecks jedoch kein weißen Haare, liegt die Stelle nicht tiefer als die Haut und ist sie blasser geworden, so soll der Priester die Person für 7 Tage absonden. 22. Breitet sich der Fleck dann auf der Haut weiter aus, so muss der Priester die Person für unrein erklären, die Stelle von Aussatz betroffen ist. 23. Bleibt der helle Fleck jedoch auf die selbe Stelle beschränkt, one sich ausu breiten, so ist es lediglich die Narbe des Geschwurs, und der Priester soll die Person für rein erklären. 24. Wenn sich auf der Haut eins Menschen ein Brand one befindet und das sich entwickeln geübe in der Wand einen weißrötlichen oder weißen Fleck bildet, 25. Und der Priester bei der Untersuchung feststellt, dass die Haare und diesem hellen Fleck weiß geworden sind und die Stelle tiefer liegt als die umgebende Haut, so handelt es sich Aussatz, der sich in der Brandwand entwickelt hat. Der Priester muss die Person für unrein erklären, das sich echten Aussatz handelt. 26, findet der Priester bei seiner Untersuchung jedoch kein weißen Haare in dem hellen Fleck, liegt die Stelle nicht tiefer als die Haut und ist sie blasser geworden, so soll der Priester die Person für 7 Tage absonden. 27, wenn der Priester die Person am 7. Tag erneut untersucht und feststellt, dass sich der Fleck auf der Haut weiter ausbreitet, muss sie für unrein erklären, denn es handelt sich um echten Aussatz. 28, bleibt der helle Fleck jedoch auf dieselbe Stelle beschränkt, wann sich auf der Haut ausbreiten und ist blasser geworden, so ist es lediglich die Kruste der Brandwund. Der Priester kann die Person dann für rein erklären, das sich nur am die Narbe der Brandwund handelt. 29. Wenn bei einem Mann oder einer Frau im Kopf oder im Bart ein Hautveränderung auftritt, 30. Und der Priester die Stelle untersucht und feststellt, dass sie tiefer liegt als die umgebend Haut und dann, goldgelb Haare aufweist, so muss die Person für unrein erklären. Es handelt sich um einen bösartigen Grind, der Aussatz des Kopfs oder des Barts. 31. Findet der Priester bei der Untersuchung der vom bösartigen Grind betroffenen Stelle jedoch, dass sie's war nicht tiefer liegt als die Haut, aber kein schwarzen Haare aufweist, so soll die Person für 7 Tage absonden. 32. Wenn der Priester die betroffenen Stelle am 7. Tag erneut untersucht und feststellt, dass sich der bösartige Grind nicht ausgebreitet hat, kein goldgelben Haare entstanden sind und die Stelle nicht tiefer liegt als die Haut. 33. So soll die Person sich rasieren, jedoch nicht die vom bösartigen Grind betroffen Stelle. Danach soll der Priester die Person für weitere 7 Tage absonden. 34. Wenn der Priester den bösartigen Grind am 7. Tag erneut untersucht und feststellt, dass sich auf der Haut nicht ausgebreitet hat und nicht tiefer liegt als die Haut, so soll die Person für rein erklären. Die Person muss dann ihr Kleider waschen, rein zu werden. 35. Sollte sich der bösartige Grind jedoch, nach dem die Person für rein erklärt wird, auf der Haut weiter ausbreiten. 36. Und der Priester in untersucht und feststellt, dass sich der bösartige Grind auf der Haut ausgebreitet hat, so muss der Priester nicht mehr nach goldgelben Haaren suchen, die Person ist unrein. 37. Ist der bösartige Grind jedoch in seinem Aushen unverandert geblieben und sind Schwarzhaare darauf gewachsen, so ist geheilt. Die Person ist rein, und der Priester soll sie für rein erklären. 38. Wenn sich bei einem Mann oder einer Frau auf der Haut helle, Weißflecken zeigen, 39. Und der Priester bei der Untersuchung verblasst, helle Weißflecken auf ihrer Haut feststellt, so handelt es sich einen gutartigen Ausschlag, der auf der Haut aufgetreten ist. Ein solche Person ist rein. 40. Wird jemandem Hinterkopf kohl, so gilt als Hinterkopf Glatzkopf und ist rein. 41. Wird sein Kopf und der Vorderseite kohl, so gilt als Vorderkopf Glatzkopf und ist ebenfalls rein. 42. Seht sich jedoch und der Hinter- oder Vorderglatz ein weißrotlicher Ausschlag, so handelt es sich Aussatz der und dieser Stelle ausbricht. 43. Wenn der Priester die Person untersucht und einen weißrotlichen Grind auf ihre Hinter- oder Vorderglatz feststellt, der Weißaussatz auf der Blossenhaut ossiert. 44. So ist die Person aussatzig und unrein. Der Priester muss sie umgehend für unrein erklären, dass sie die Krankheit auf dem Kopf hat. 45. Die aussatzige Person, die von dieser Krankheit betroffen ist, soll zerissen Kleider tragen. Hauptverfen lassen, den Bart verhallen und unrein. Unrein, rufen. 46. Solange die Krankheit in haftet, bleibt die Person unrein. Sie ist unrein und muss abgesondert außerhalb des Lagers wohnen. 47. Seht sich jedoch in einem Kleidungsstück ein aussatzige Stelle, seis wohl oder lehnen. 48. Oder in einem gewebten oder gewerkten Stoff aus lehnen oder wohl, und leder oder in jeglichem Gegenstand aus leder. 49. Und die betroffene Stelle am Kleid, leder, gewebe, gewerk oder in einem ledernen Gegenstand grunlich oder rotlich erscheint. So liegt ein Fall von Aussatz vor, der dem Priester gesagt werden muss. 50. Nachdem der Priester die betroffene Stelle untersucht hat, soll das befohlene Stück für 7 Tage absonden. 51. Stellt dann am 7. Tag fest, dass sich der Ausschlag auf dem Kleid, dem Geweb, dem Gewerk oder dem Leder, oder in jedem anderen Gegenstand aus Leder, ausgebreitet hat, so handelt es sich einen bösartigen Aussatz. Solche Gegenstand sind unrein. 52. Und das Kleidungsstück, der gewebte oder gewerkte Stoff aus Wolle oder Leinen oder Jeder Ledern Gegenstand, und dem sich der Ausschlag zeigt, muss verbrannt werden. Denn es ist ein bösartiger Aussatz und muss daher verbrannt werden. 53. Stellt der Priester Jedoch bei der Untersuchung fest, dass sich der Ausschlag auf dem Kleid, dem Geweb, dem Gewerk oder einem Ledernen Gegenstand nicht ausgebreitet hat. 54. So soll der Priester anordnen, dass das Befohlenstück gewaschen wird und es anschließend für weitere 7 Tage absonden. 55. Wenn der Priester das Stück nach dem Wuschen der Betroffenen Stell untersuchten feststellt, dass sich das Aushen der Stell nicht verandert hat, obwohl sich der Ausschlag nicht weiter ausgebreitet hat, so ist es unrein. Es muss verbrannt werden, das sich ein hartnäckig Verenreinigung handelt, unabhängig davon, ob es auf der Worte oder Rücksicht auftritt. 56. Stellt der Priester bei der Untersuchung Jedoch fest, dass die Betroffene Stell nach dem Wuschen verblasst ist, so soll man diesen Teil aus dem Kleid, dem Leder, dem Geweb oder dem Gewerk heraustrennen. 57. Seit sich Jedoch ernüt Aussatzen dem Kleid, dem Geweb, dem Gewerk oder einem Ledernen Gegenstand, so handelt es sich einen wiederkehrenden Befall. Das Befohlenstück muss verbrannt werden. 58. Kleidungsstück, Geweb, Gewerk oder Ledern Gegenstand jeder Art, bei denen der Ausschlag nach dem Wuschen verschwunden ist, müssen nochmals gewaschen werden, im Rein zu werden. 59. Dies in die Vorschriften bezüglich des Aussatzes und Kleidungsstücken aus Wolle oder Leinen, und gewebten oder gewerkten Stoffen sowie in Ledernen Gegenstanden, die festlegen, ob es für rein oder unrein zu erklären sind.